Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung Menschen unterhält sich mit Herrn Leo Hofel und Herrn Mario Kulmer über die Bedeutung der Zeit. Grüezi, liebe Freunde. Willkommen bei einer weiteren Sendung unserer Reihe Menschen. Unser Thema heute Nachmittag ist die Bedeutung der Zeit. Bei uns im Studio begrüße ich Herrn Leo Hofel. Herr Hofel ist Psychologe von Beruf und hat sich intensiv mit den Auswirkungen der Zeit auf uns Menschen auseinandergesetzt. Herzlich willkommen, Herr Hofel. Grüezi, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und in unserer Diskussionsrunde ist auch Herr Mario Kulmer. Herr Kulmer, Sie sind seit 3 Jahren in Pension, nicht wahr? Nun sind es schon fast 4 Jahre, seitdem ich mich habe pensionieren lassen. Vielen Dank für die Einladung, Frau Stöbli. Sie, Herr Kulmer, werden uns dann auch einiges aus eigener Erfahrung berichten können. Beginnen wir unser Gespräch mal mit einer grundsätzlichen Frage. Welche Bedeutung hat Zeit für uns Menschen? Herr Hofel? Das ist eine Frage, auf die es eigentlich keine eindeutige Antwort gibt. Jeder Mensch würde Ihnen etwas anderes sagen. Das ist mir bewusst. Meine Kinder zum Beispiel klagen über Langeweile. Die Zeit vergeht ihnen zu langsam. Wir Erwachsene dagegen haben das Gefühl, die Zeit vergeht zu schnell. Wie kommt das? Die Menschen haben ein subjektives Zeitgefühl. Wenn sie viel zu tun haben, meinen sie, die Zeit vergehe schnell, weil ihre Aufmerksamkeit gefordert wird. Hat der Mensch zu wenige Aufgaben, dann langweilt er sich und behauptet, die Zeit vergeht zu langsam. Ihre Kinder, Frau Stöbli, haben sicherlich eher in den Ferien diesen Eindruck. Ja, da haben Sie völlig recht. Entschuldigung, darf ich Sie unterbrechen? Bitte, Herr Kulmer. Es gibt meiner Meinung nach auch einen anderen Aspekt, der eher Erwachsene und uns Ältere betrifft. Nämlich die vergangene Zeit, die Zeit, die man schon erlebt hat. Ich war mein ganzes Leben lang sehr aktiv. Deshalb habe ich auch vieles, woran ich mich erinnern kann. Wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass ich damals sehr viel Zeit zur Verfügung hatte. Und wenn ich auch etwas hinzufügen könnte? Ja, Herr Hofel? Ich spreche wegen meines Berufs oft mit älteren Leuten. Dieses retrospektive Zeitgefühl, von dem Herr Kulmer sprach, kann in manchen Fällen auch zu einer gegenteiligen Meinung führen. Menschen nämlich, die in ihrem Leben nicht viel erlebt haben, die eher ein routiniertes Leben geführt haben, meinen, ihr Leben sei zu kurz gewesen. Um also zusammenzufassen, für jeden Menschen bedeutet Zeit etwas anderes. Dabei spielt die Art und Weise, wie man lebt, und das Alter eine wichtige Rolle. Und natürlich die momentane Situation, in der sich ein Mensch befindet. Ja, danke, Herr Hofel. Ich möchte nun über einen Begriff mit Ihnen sprechen, der heutzutage, wie man so sagt, in aller Munde ist. Der des Zeitmanagements. Herr Hofel, was ist das eigentlich, das Zeitmanagement? Zeitmanagement ist eine Methode, die Zeit richtig einzuteilen. Es hilft in Situationen, wo Menschen vor verschiedenen Aufgaben stehen und nur begrenzt Zeit zur Verfügung haben, um diese Aufgaben zu erledigen. Das führt oft zu Stress. Ob in der Schule oder im Beruf, da gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Und diesen Stress kann man durch Zeitmanagement vermeiden. Mit Hilfe von Zeitmanagement lernt man also, möglichst viele Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu bewältigen. Nein. Das würde ja Stress erzeugen und nicht abbauen. Beim Zeitmanagement muss man die Zeit so einteilen, dass man nicht nur seine Arbeit, sondern auch Dinge macht, die Spaß machen. Die Freizeit gehört auch zum Zeitplan. Ein arbeitsfreier Tag oder ein Tag, an dem ein Schüler bewusst nichts für die Schule tut, kann durchaus gutes Zeitmanagement sein. Und Sie, Herr Kulmer, ist Zeitmanagement etwas, was Sie als Pensionär eventuell auch brauchen? Also Pensionäre brauchen nun wirklich kein Zeitmanagement. Sie können und sollten frei sein, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Sicherlich haben Pensionäre genug Zeit, da sie nicht mehr arbeiten und darum nicht mehr viel tun müssen. Ganz so ist es nicht. Wer in Pension ist, hat im Grunde nie frei. Mein Wochenplan zum Beispiel ist immer voll. Es gibt Jubiläen und Geburtstage, die man nicht vergessen will. Man geht einkaufen zum Coiffeur. Man sucht öfter Ärzte auf, geht auf Kur, passt auf die Enkelkinder auf, wenn die Eltern arbeiten gehen. Ach, Aufgaben gibt es genug. Aber es gibt kein Muss. Man macht sie, wenn und wann man möchte. Das ist das Gute daran. Mich dünkt, Sie sind ein sehr zufriedener Mensch, Herr Kulmer. Ich kann nicht klagen. Und wenn ich Ihren Zuhörern einen Rat geben darf, man sollte nicht zu lange darüber nachdenken, was man als nächstes tut. Denn auch zu langes Planen kostet Zeit. Unsere Zeit, liebe Freunde, ist leider um. Könnte ich abschließend noch etwas sagen, Frau Stöbli? Ich bitte drum. Sehen Sie, im Prinzip ist die Zeit absolut demokratisch. Wie meinen Sie das, Herr Hofel? Für jeden von uns gibt es exakt dieselbe Zeit pro Tag, nämlich 24 Stunden. Im Grunde genommen gibt es kein zu viel und kein zu wenig. Wenn man das im Kopf behält, wird Zeit nicht zum Problem. Vielen Dank, Herr Hofel, für die Schlussworte. Herr Kulmer, auch bei Ihnen bedanke ich mich herzlich für die Teilnahme. Liebe Freundinnen und Freunde, ciao, bis nächsten Mittwoch zur selben Zeit. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Grüezi, liebe Freunde. Willkommen bei einer weiteren Sendung unserer Reihe Menschen. Unser Thema heute Nachmittag ist die Bedeutung der Zeit. Bei uns im Studio begrüße ich Herrn Leo Hofel. Herr Hofel ist Psychologe von Beruf und hat sich intensiv mit den Auswirkungen der Zeit auf uns Menschen auseinandergesetzt. Herzlich willkommen, Herr Hofel. Grüezi, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und in unserer Diskussionsrunde ist auch Herr Mario Kulmer. Herr Kulmer, Sie sind seit 3 Jahren in Pension, nicht wahr? Nun sind es schon fast 4 Jahre, seitdem ich mich habe pensionieren lassen. Vielen Dank für die Einladung, Frau Stöbli. Sie, Herr Kulmer, werden uns dann auch einiges aus eigener Erfahrung berichten können. Beginnen wir unser Gespräch mal mit einer grundsätzlichen Frage. Welche Bedeutung hat Zeit für uns Menschen? Herr Hofel? Na, das ist eine Frage, auf die es eigentlich keine eindeutige Antwort gibt. Jeder Mensch würde Ihnen etwas anderes sagen. Das ist mir bewusst. Meine Kinder zum Beispiel klagen über Langeweile. Die Zeit vergeht ihnen zu langsam. Wir Erwachsene dagegen haben das Gefühl, die Zeit vergeht zu schnell. Wie kommt das? Die Menschen haben ein subjektives Zeitgefühl. Wenn sie viel zu tun haben, meinen sie, die Zeit vergehe schnell, weil ihre Aufmerksamkeit gefordert wird. Hat der Mensch zu wenige Aufgaben, dann langweilt er sich und behauptet, die Zeit vergeht zu langsam. Ihre Kinder, Frau Stöbli, haben sicherlich eher in den Ferien diesen Eindruck. Ja, da haben Sie völlig recht. Entschuldigung, darf ich Sie unterbrechen? Bitte, Herr Kulmer.